Petrus aber und Johannes stiegen hinauf in den Tempel zur Gebetsstunde, der neunten. Und es wurde eben ein von Mutterleib an lahmer Mann herbeigetragen, den man täglich an das sogenannte schöne Tor des Tempels setzte, um Almosen von den Besuchern des Tempels zu erbetteln. Als derselbe Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber mit Johannes blickte ihn an und sagte, siehe her zu uns. Er aber spannte auf sie, in der Erwartung etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesus Christus, des Nazareas, wandle. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf, alsbald aber wurden seine Sohlen und Knöchel fest, und er sprang auf und stand, und wandelte, und trat mit ihnen in den Tempel, ging herum und sprang, und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn herumgehen und Gott loben. Sie erkannten ihn aber als den, der zum Almosen gesessen am schönen Tor des Tempels, und wurden voll Staunens und Begeisterung über dem, was mit ihm vorgegangen. Während er aber den Petrus und den Johannes festhielt, strömte das ganze Volk außer sich bei ihnen zusammen, in der sogenannten Halle Salomos. Da es aber Petrus sah, redete er das Volk an, ihr israelitische Männer, was wundert ihr euch über diesem, oder was seht ihr uns an, als hätten wir durch eigene Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er wandelt? Der Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und verleugnet habt vor Pilatus, da dieser beschlossen hatte, ihn loszulassen, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und euch einen Mörder freigebeten. Den Anführer des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott von den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und auf den Glauben an seinen Namen hat diesen hier, den ihr seht und kennt, sein Name festgemacht, und der Glaube, der durch ihn geht, hat demselben diese seine gesunden Glieder wieder geschenkt, vor euch allen. Und nun, Brüder, ich weiß, dass ihr es in Unwissenheit getan, so wie auch eure Oberen. Gott aber hat also erfüllt, was er vorausverkündet hatte durch aller Propheten Mund, dass sein Christus leiden solle. So tut denn Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgelöscht werden, auf das da kommen Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn, und er absende den für euch zuvor bestellten Christus Jesus, welchen der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten, da alles hereingebracht wird, was Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher. Moses hat gesagt, einen Propheten wird euch der Herr Gott erwecken aus euren Brüdern wie mich, auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch redet. Es soll aber geschehen, dass jede Seele, die nicht auf jenen Propheten hört, wird ausgetilgt werden aus dem Volk. Und alle die Propheten von Samuel an und in den folgenden Zeiten, so viel ihrer geredet, haben auch diese Tage verkündet. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, welchen Gott mit unseren Vätern schloss, da er zu Abraham sagte, und in deinem Samen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht aufgestellt und abgesandt, euch zu segnen durch Bekehrung eines jeden von euren Bosheiten,